denn ihr seid schwach. Und wir sind halb stark. Mutter, versucht zu beten, denn die Schwächlinge haben Pistolen. Die Politik in der BRD identifiziert in der US-amerikanischen Kultur den Schuldigen für die angebliche Verwahrlosung der eigenen Jugend. Ein Zusammenhang mit der traumatisierenden Erfahrung des Zweiten Weltkriegs für die damalige Jugend wird nicht einmal in Erwägung gezogen. Der Protest der Halbstarken verschwindet von der Bildfläche, aber von deren Wut gegen die Elterngeneration ist es nicht mehr weit bis zu den 68ern. Ist mit den 68ern dann die Suche nach großen Protestbewegungen in der BRD am Ende? Als mit der Gründung der BRD 1949 die Diskussion um die Wiederbewaffnung aufkommt, formiert sich Protest. Der Widerstandskämpfer Martin Niemöller schlägt eine Volksbefragung vor. Trotz deren Verbots können fast 6 Millionen Unterschriften gesammelt werden. Der Protest gegen Atomwaffen leistet Widerstand gegen die 1957 bekannt gewordenen Pläne der Bundesregierung, die Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen aufzurüsten, was der Bundestag ein Jahr später erlaubt. Es kommt zu Demonstrationen mit etwa 1,5 Millionen Teilnehmern. Die bei weitem größte Protestbewegung in der Geschichte der alten Bundesrepublik ist die Friedensbewegung. 1981 versammeln sich bei einer Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss im Bonner Hofgarten 350.000 Menschen. 2 Jahre später demonstrieren sogar bis zu 500.000 Menschen. Der Protest gegen Atomenergie bringt zwischen 1977 und 1979 300.000 bis 400.000 Menschen auf die Straße. Bei Großdemonstrationen beteiligen sich bis zu 100.000 Personen, mehr als zu Zeiten der Studentenbewegung. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich überrascht. Natürlich sagt die bloße Aufzählung nichts darüber aus, ob der Protest immer berechtigt war. Das ist aber nicht das Thema. Das Bild der BRD, in der niemals Menschen auf die Straßen gegangen sind, sondern stattdessen lieber die Mülltonnen geschrubbt haben, stimmt so auf jeden Fall nicht. Es ist Kennzeichen einer Demokratie, dass sie Protest gegen sich selbst zulässt. Als Grundrecht. Opposition, Meinungs- und Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Arbeitskämpfe, manchmal auch ziviler Ungehorsam. Auch im Westen gab es Widerstand. Häufig ausgelöst durch die Erfahrung von Ausgrenzung. Einer, der das sehr direkt erlebt hat, ist Majid al-Abdi Albas, der 1979 als junger syrischer Arzt nach Westdeutschland kam. Er ist Vater meiner Freundin Yvonne. Bitte. Ja. Hauptsache, wir setzen uns zusammen. Genau, das ist schön. Ich treffe ihn in seiner Praxis in Berlin. Als erstes würde ich gern wissen, warum er damals in die BRD kam. Syrien war 99% misstrauen. Keine traut die anderen. Weil Angst hat, dass irgendwas passiert. Du kannst nichts machen, sie können dich umbringen, sie können. Interessiert kein Schwein. Das Leben in Syrien beschreibt Majid als von Misstrauen und vom Geheimdienst durchdrungen. Für ihn als Medizinstudent gibt es damals aber legale Wege, das Land zumindest zeitweise zu verlassen. Nämlich für seine Facharztausbildung. Die DDR kommt für ihn nicht in Frage. Zu eng kooperierten die Apparate, zu rückständig sei die Ausbildung. Also geht er in die Bundesrepublik. 1979 steigt Majid in München aus dem Flieger. Deutschland hat mein Leben geändert oder verändert. Total. Als ich nach Deutschland kam, ich muss ganz ehrlich sagen, so hatte ich so im Kopf. Und so, da habe ich das Gefühl so unterschätzt. Habe ich unterschätzt, was Deutschland kann, was Deutschland hat und was es auch geben kann. Und mir hat Deutschland viel gegeben. Majid kommt von außen. Als jemand, der die Unterschiede zwischen den beiden geteilten Staaten aus der Ferne sehr präzise wahrgenommen hat. Nach dem ersten Kulturschock beschreibt er, wie erleichternd es zunächst war, sich in einer Gesellschaft zu bewegen, in der man offen sprechen kann und Menschen einander vertrauen. Doch auch im freien Westen stößt Majid auf Hürden und muss um Respekt in dieser Gesellschaft kämpfen. Kannst du dich erinnern, wie dir die Deutschen, also in dem Fall die Westdeutschen, 1979 vorkamen? Was war dein Eindruck? Ich muss sagen, Westdeutschland, die ich kennengelernt habe in den 80er Jahren, so clean war sie nicht. War so, dass mich ein Ambulanzpfleger gesagt hat, komm Alibaba. Ich habe nichts gesagt. Das war Beleidigung. Alibaba-Geschichte liebe ich. Erzähle ich jedes Kind, das ich kenne. Und dann, als das nochmal das zweite Mal passiert, haben sie gesagt, komm mal her. Wenn Sie meinen Namen vergessen haben, dann könnt ihr nachfragen. Und wenn Sie das nochmal sagen, dann würde ich zu meinem Chef gehen und zur Verwaltung gehen und mich gegen Sie ganz schön beschweren. Für Majid ist das eine ambivalente Situation. Auf der einen Seite der Wunsch, sich in Deutschland einzufügen. Auf der anderen Seite macht er die Erfahrung, dass Ausgrenzung und sogar Gewalt auch hier präsent sind. Ich würde sagen, die Atmosphäre, die ganze Klima in Westdeutschland war nicht so ausländerfreundlich, überhaupt nicht. Ich hatte Position. Ich war Arzt. Ich habe Geld. Ich habe keine Hilfe, brauche keine Hilfe vom Amt. Ich konnte wohnen, wo ich will und bezahle ich meine Miete. Deshalb, ob die Leute mich mochten oder nicht, ich konnte mich schützen. Ja, aber für die anderen war nicht immer das Gleiche. Anfang der 80er arbeitet er in verschiedenen westdeutschen Krankenhäusern. Dort lernt er Yvonnes Mutter kennen, Resi, sie ist Krankenschwester. Die beiden verlieben sich. Eines Abends, während er Bereitschaftsdienst in der Notaufnahme einer Essener Klinik hat, wird eine brutal verprügelte Griechin eingeliefert. Ihr Imbiss war örtlichen Neonazis ein Dorn im Auge. In dieser Zeit war Resi schwanger. Ich habe tatsächlich nachgedacht. Der Marge, sowas kann dir auch passieren. Kann dein Kind passieren. Ja. Die erste Konsequenz war so, schütze meine Familie, schütze mein Kind auch. Yvonne darf keinen Namen haben, der ausländisch klingt. Sie soll den Namen ihrer Mutter haben. Majed zieht zu Resi ins Sauerland, in eine Gegend, in der es so gut wie keine Migranten gibt. Ankommen ist für ihn dort nicht einfach. Die Sauerländer sind so schwer, sie haben eine Mauer. Aber wenn du diese Mauer überwunden hast, dann alles gut. Für das binationale Paar ist das Leben dort nicht leicht. Resi ist hier zwar groß geworden, doch selbst sie hat anfangs sehr zu kämpfen. Du musst überlegen, diese Gesellschaft dort, Dorf, katholisch, aber tief schwarz, dunkelschwarz. Und nicht verheiratet und schwanger und Ausländer noch. Und was? Das heißt, Resi, ich musste mit Resi helfen, weil sie traut sich nicht im Ort. Sehr schwer, für Resi war sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Majid hat gelernt, die kleineren Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Alltag auszublenden. Das weiß ich auch von seiner Tochter, meiner Freundin Yvonne. Ganz unberührt lässt es ihn aber nicht. Und doch überwiegt für ihn das, was er hier gewonnen hat, was er nicht wieder verlieren und verteidigen möchte. Dazu zählt seine Familie und vor allem das, was er im Gegensatz zu Syrien als die eigentliche Stärke dieser Gesellschaft erlebt. Nicht, dass ich Fabriken für Autos oder für Computerchips. Nee, wie ich mit jemandem umgehe, der schwach ist, nicht weil er blöd ist, nur weil einfach so Schicksal ist. Behindert, krank, verletzt, ja, hilflos. Und für mich, das ist Zivilisation. Das ist sagenhaft. Das zeichnet Deutschland aus. Wo Majid als Zuwanderer vor allem die Werte verteidigt, die er in Deutschland gefunden hat und dafür manche Formen von Ausgrenzung erträgt, ist es bei meinem Freund Kalle eher umgekehrt. Für ihn war es gerade der Protest gegen Missstände, der ihn prägte. Und dieser Protest ist eng mit seiner Identität als Westdeutscher der 70er und 80er Jahre verbunden. Also ich kannte weder Schwule noch gab es irgendwie kulturell, ja in irgendeiner Form, Darstellungen, Erzählungen, Filme, Berichte über Schwule. Ne? Später, als ich dann ein bisschen älter wurde, wurde dann das Schwulsein mir so über Aktenzeichen XY so. Ne? Also das waren dann eigentlich immer furchtbare Dinge. Also da war Schwulsein immer mit einem Verbrechen, mit Schuld. Ne? Ich erinnere mich noch an einen so einen Fall, da wurde dann ein junger Mann im Frankfurter homophilen Milieu gefesselt, halbnackt auf einem Bett in einem Bahnhofshotel gefunden. Ne? Das wurde dann auch so gezeigt. Und ich weiß noch, da habe ich gedacht, also da war ich 9 oder 10, nicht älter, da habe ich gedacht, oh, das homophile Milieu, das bin ja ich.